Von Übermut als einer Teufelsbrut ihr noch bezaubert werde. Ach, Jesus, Gottes Sohn, der Schöpfer aller Dinge, ward unsertwegen niedrig und gering. Schwach und hohn, und du, du armer Wurm, suchst dich zu brüsten. Gehört sich das für einen Christen? Geh, schäme dich, du stolze Kreatur. Zeit erhöht er dich auch wieder.